1954. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Mit diesem Ereignis verbinden viele Menschen in der Bundesrepublik das Jahr 1954. Der Sieg der Mannschaft um Bundestrainer Sepp Herberger gegen den hohen Favoriten Ungarn löst bei den heimischen Fußballfreunden einen Begeisterungssturm aus. 6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Der sportliche Erfolg ist Symbol eines nach dem Zweiten Weltkrieg wiederentwickelten Selbstbewusstseins, denn die Mühen des wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbaus finden 1954 auch international Anerkennung. Mit dem Abschluss der Pariser Verträge im Oktober wird die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, als gleichberechtigter Partner mit eigenen Streitkräften der NATO, dem westlichen Verteidigungsbündnis, beizutreten. Damit ist ein entscheidender Schritt zur Wiedererlangung der Souveränität getan. Trotz eindeutiger Absichtserklärungen der Regierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer markiert die Westintegration allerdings auch den Abschied von den Vorstellungen einer baldigen Wiedervereinigung, da auch die DDR die Aufstellung einer Armee ankündigt und von der UdSSR als souveräner Staat anerkannt wird. Ein innenpolitischer Skandal überschattet 1954 den Stabilisierungsprozess in der noch jungen Republik. Der Präsident des Verfassungsschutzes Otto John wechselt in die DDR. John begründet seinen Frontenwechsel mit der Schwarz-Weiß-Malerei der Bundesregierung, besonders in der Deutschlandpolitik, und dem wachsenden Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten. Die Auswirkungen dieser Schlappe im Kalten Krieg, wie Bundesinnenminister Gerhard Schröder die John-Affäre bezeichnet, führen zu einer Überprüfung der Verfassungstreue der KPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Was sonst noch geschieht? In Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR wird am 17. Juni erstmals der Tag der Deutschen Einheit begangen. Im Fernsehen startet die Serie »Unsere Nachbarn heute Abend« – Familie Schölermann. Der Deutsche Bundestag beschließt die Einführung des Kindergeldes. Mehr als eine Randnotiz. Mercedes-Benz baut das Traumauto der 50er Jahre, das Flügeltüren-Coupé 300 SL. Mercedes 300 SL ist die neueste Konstruktion der Daimler-Benz-Werke. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.